ihrem Mund. Verdammt. Sie saugt. Fest. Ich zucke zusammen. »Großer Gott, Anna, nicht so schnell«, stöhne ich. Aber sie macht weiter, erbarmungslos. Ihr Enthusiasmus haut mich um. Wieder und wieder umkreist sie mich mit der Zunge, nimmt mich tief in den Mund, schließt die Lippen ganz fest um mein Fleisch. Es ist überwältigend. Allein bei ihrem Anblick könnte ich auf der Stelle kommen. »Aufhören, Anna, aufhören, ich will nicht kommen!« Sie setzt sich auf, ihre Lippen sind feucht, ihre Augen zwei tiefe, dunkle Seen. »Deine Unschuld und dein Enthusiasmus entwaffnen mich komplett. Aber ich will dir ins Gesicht sehen, wenn ich dich ficke. Du oben, genau das ist es. Hier, zieh es drüber.« Ich reiche ihr eines der Kondome. Sie mustert es verwirrt, dann reißt sie mit den Zähnen die Folie auf. Sie kann es kaum erwarten. Sie nimmt es heraus und sieht mich fragend an. Die Spitze festhalten und dann nach unten rollen. Am Ende darf in dem Ding kein Millimeter Luft mehr sein. Sie nickt und macht sich ans Werk, so konzentriert, dass ihre Zungenspitze zwischen den Lippen hervorlugt. »Herrgott, du bringst mich noch um, Anna«, stoße ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Als sie fertig ist, setzt sie sich zurück und bewundert ihr Werk. Oder mich? Ich bin nicht sicher, aber eigentlich ist es mir auch egal. »Jetzt, ich will in dir drin sein.« Ich setze mich abrupt auf, so dass sich unsere Nasen beinahe berühren. »So.« Ich schlinge den Arm um sie und hebe sie hoch, während ich mit der anderen Hand meinen Schwanz festhalte und mich ganz langsam in sie schiebe. Ein Keuchen dringt aus meiner Kehle, als sie die Augen schließt und lustvoll aufstöhnt. »Ja, genau so ist es richtig. Ich will, dass du mich spürst, jeden Zentimeter von mir.« Sie fühlt sich so unfassbar gut an. Ich halte sie fest, gebe ihr Zeit, sich an mich zu gewöhnen. »So, in ihr.« »So ist es ganz tief«, sage ich heiser, schiebe das Becken vor, um noch weiter in sie einzudringen. Sie lässt den Kopf in den Nacken sinken. »Nochmal«, haucht sie. Dann schlägt sie die Augen auf und sieht mich an. Lüstern, willig. Ich liebe es, wenn es ihr gefällt. Ich gehorche. Wieder stöhnt sie auf, wirft den Kopf in den Nacken, so dass sich ihr dunkles Haar über ihren Rücken ergießt. Langsam lasse ich mich nach hinten sinken und genieße den Anblick. »Beweg dich, Anastasia, auf und ab. So wie du willst, nimm meine Hände.« Sie ergreift sie, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, hebt ihr Becken an und lässt sich auf mich herabsinken. Mein Atem kommt stoßweise, während ich mich zu zügeln versuche. Erneut hebt sie die Hüften, aber diesmal komme ich ihr entgegen, als sie sich auf mich senkt. Oh ja. Mit geschlossenen Augen gebe ich mich meiner Lust hin. Innerhalb von Sekunden haben wir unseren Rhythmus gefunden. Sie reitet mich, wieder und wieder. Ihr Anblick raubt mir den Atem. Ihre wippenden Brüste, ihr schwingendes Haar, ihr halb geöffneter Mund, als sie jeden meiner lustvollen Stöße in sich aufnimmt. Pure, unverbrämte Lust flackert in ihrem Blick, als sie mich ansieht. Oh Gott, sie ist so wunderschön. Ein Schrei dringt aus ihrer Kehle. Gleich ist es soweit. Ich verstärke meinen Griff, während sich ihr Fleisch fester um mich schließt. Ich lausche den Lauten, die aus ihrer Kehle dringen, als sie dem Höhepunkt entgegenstrebt, ehe ich den Kopf in den Nacken fallen lasse und selbst lautlos zum Orgasmus komme. Sie lässt sich auf meine Brust fallen, während ich schwer atmend unter ihr liege. Mein Gott, was für eine Frau! Einen Moment lang liegen wir beide da. Ihr Gewicht auf mir hat beinahe etwas Tröstliches. Sie schmiegt ihr Gesicht an meinen Hals, dann legt sie ihre gespreizte Hand auf meine Brust. Ich spüre, wie die Düsternis schnell und drohend Besitz von mir ergreift, mir die Luft abzuschnüren, mich zu ersticken droht. Nein, du darfst mich nicht berühren. Ich packe ihre Hand, führe ihre Finger an meine Lippen und rolle mich auf sie, so dass sie mich nicht mehr anfassen kann. Nicht, murmle ich und küsse sie, während ich meine Angst niederkämpfe. »Wieso lässt du dich nicht gern anfassen?«, fragt sie. »Weil ich komplett abgefuckt bin, Anastasia. Und zwar an 50 verschiedenen Facetten. Nach all den Jahren, die ich auf irgendwelchen Therapeutensofas zugebracht habe, ist das so ziemlich das Einzige, was ich mit Gewissheit sagen kann.« Ihre Augen werden größer. Sie lechzt regelrecht nach mehr Informationen. Aber ich will sie in diese Scheiße nicht hineinziehen. »Ich hatte einen ziemlich schlimmen Start ins Leben. Aber ich will dich nicht mit diesen Details belasten. Lass es einfach. Zärtlich stupse ich sie mit der Nase an, dann setze ich mich auf, ziehe das Kondom ab und lege es auf den Boden neben dem Bett. So, ich denke, damit hätten wir alle wichtigen Teile abgedeckt. Wie war's für dich? Einen Moment lang scheint sie mir gar nicht zuzuhören, doch dann wendet sie sich mir zu und lächelt. Wenn du dir einbildest, ich würde dir allen Ernstes abkaufen, dass du das Ruder auch nur für eine Sekunde aus der Hand geben würdest, hast du offenbar vergessen, wen du vor dir hast. Aber danke, dass du mich in dem Glauben lassen wolltest. Miss Steele, Sie haben mehr zu bieten als nur ein hübsches Gesicht. Bislang hatten Sie 6 Orgasmen, die allesamt mir gehören. Wieso macht mich allein der Gedanke schon froh? Errötend blickt sie an die Zimmerdecke. Ein schuldbewusster Ausdruck liegt auf ihren Zügen. »Was ist das denn? Gibt es irgendetwas, was du mir sagen willst?«, frage ich. Sie zögert. »Ich hatte heute Morgen einen Traum. Ach ja, ich bin im Schlaf gekommen.« Verschämt legt sie den Arm vors Gesicht. Ihr Geständnis verblüfft mich. Gleichzeitig hat der Gedanke etwas überaus Erregendes. Was für ein sinnliches Geschöpf. Sie linst unter ihrem Arm hindurch. Hat sie Angst, ich könnte wütend auf sie sein? Im Schlaf? Ich bin davon aufgewacht. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin völlig fasziniert. Wovon hast du geträumt? Von dir. Von mir? Und was habe ich gemacht? Wieder verschanzt sie sich hinter ihrem Arm. Anastasia, was habe ich gemacht? Ich werde dich nicht noch einmal fragen. Wieso ist ihr das so peinlich, dass sie von mir geträumt hat, ist herzzerreißend. Du hattest eine Reitgerte, murmelt sie. Ich ziehe ihren Arm weg. Ehrlich? Ja. Ihre Wangen glühen. Die Recherche ist offenbar nicht ohne Wirkung auf sie geblieben, aber auf eine positive Weise. Ich lächle sie an. Es besteht also doch Hoffnung für dich. Ich besitze mehrere Reitgärten. Auch eine aus geflochtenem braunem Leder? Ich muss lachen. Das nicht, aber es sollte kein Problem sein, eine zu besorgen. Ich gebe ihr einen flüchtigen Kuss und stehe auf, während Anna eine Jogginghose und ein Bustier überzieht. Ich hebe das Kondom auf und verknote es eilig. Nun, da sie eingewilligt hat, meine Sklavin zu sein, braucht sie ein anständiges Verhütungsmittel. Sie sitzt im Schneidersitz auf ihrem Bett und sieht zu, wie ich in meine Hose schlüpfe. »Wann bekommst du deine Periode?«, frage ich. Sie sieht mich verblüfft an. »Und?«, bohre ich nach. »Nächste Woche«, antwortet sie errötend. »Du musst dir Gedanken über die Verhütung machen.« Ich setze mich aufs Bett und ziehe Socken und Schuhe an. Sie schweigt. »Hast du einen guten Arzt?« Sie schüttelt den Kopf. »Ich kann meinen eigenen anrufen und um einen Termin in deinem Apartment bitten. Am Sonntagmorgen, bevor du zu mir kommst. Er kann dich aber auch bei mir zu Hause untersuchen. Was ist dir lieber?« Bestimmt ist Dr. Baxter zu einem Hausbesuch bereit, auch wenn ich schon lange nicht mehr bei ihm war. »Bei dir«, sagt sie. »Okay, ich sag dir später noch die Uhrzeit.« »Gehst du?« Sie scheint überrascht zu sein. »Ja.« »Wie kommst du nach Hause?« »Taylor holt mich ab. Ich kann dich auch fahren, ich habe einen nagelneuen Wagen vor der Tür stehen.« Schon besser. Sie akzeptiert den A3 also. Aber nach all dem Champagner sollte sie sich lieber nicht mehr hinters Steuer setzen. »So gefällt mir das gleich viel besser. Aber ich glaube, du hast ein bisschen zu viel getrunken.« »Hast du mich mit Absicht abgefüllt?« »Ja.« »Wieso?« »Weil du zu viel nachdenkst und genauso zugeknöpft bist wie dein Stiefvater. Ein Gläschen Champagner und schon redest du wie ein Wasserfall und ich muss schließlich offen und ehrlich mit dir sprechen können. Sonst ziehst du dich in dein Schneckenhaus zurück und ich habe keine Ahnung, was in dir vorgeht.« »In vino veritas, Anastasia.« »Und du bist sicher, dass du mir gegenüber immer ehrlich bist?« »Ich bemühe mich redlich darum. Es wird nur funktionieren, wenn wir absolut ehrlich miteinander sind.« »Ich wünsche mir, dass du bleibst und das hier benutzt.« Sie wedelt mit dem zweiten Kondom. »Vorsicht. Erwartung, Gray.« »Ich habe heute Abend schon eine ganze Menge Grenzen überschritten, Anastasia. Ich muss gehen. Wir sehen uns am Sonntag. Ich sehe zu, dass eine überarbeitete Version des Vertrags für dich bereit liegt, damit wir endlich anfangen können zu spielen. Spielen? Ihre Stimme klingt bedrückt. Ich würde gern ein Szenario mit dir ausprobieren. Aber erst wenn du unterschrieben hast, kann ich sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. Aha. Wenn ich also nicht unterschreibe, könnte ich noch eine Weile weitermachen wie bisher? Verdammt. Das hatte ich nicht bedacht. Trotzig reckt sie das Kinn. Wieder mal tapping from the bottom. Sie findet offenbar immer Mittel und Wege. Tja, wahrscheinlich, aber es könnte durchaus sein, dass ich der Belastung nicht standhalte. Nicht standhalten? Und wie würde das aussehen? Ihre Augen funkeln. Könnte ziemlich schlimm werden. Ich kneife die Augen zusammen. Schlimm? Inwiefern? Sie grinst. Ach, das Übliche. Explosionen, wilde Verfolgungsjagden, Entführung, Gefangennahme. Du willst mich entführen? Allerdings. Mich gegen meinen Willen festhalten? Ja. Interessante Idee. Und dann gibt's nur eins. TPE. Und zwar total. TPE? Stößt sie verwirrt hervor. Total Power Exchange. Die vollkommene Unterwerfung rund um die Uhr. Meine Gedanken überschlagen sich förmlich. Ich sehe ihr an, dass ihre Neugier geweckt ist. Folglich wird dir nichts anderes übrig bleiben. Das sehe ich, kontert sie sarkastisch und verdreht die Augen. Vielleicht erhofft sie sich göttliche Inspiration, um meinen Humor zu verstehen. Wie schön. Miss Anastasia Steele, haben Sie etwa gerade die Augen verdreht? Nein, ich glaube schon. Was habe ich gesagt? Was passiert, wenn Sie in meiner Gegenwart die Augen verdrehen? Bedeutungsschwanger hängen die Worte zwischen uns, und ich setze mich wieder hin. Komm her. Einen Moment lang starrt sie mich an und wird bleich. Noch habe ich nicht unterschrieben, wispert sie. Ich habe klipp und klar gesagt, was ich von dir erwarte. Ich bin kein Mann der leeren Worte. Ich werde dir den Hintern versohlen, und dann werde ich dich ficken, und zwar schnell und hart. Sieht so aus, als bräuchten wir dieses Kondom heute doch noch. Macht sie mit? Oder nicht? Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Gleich werde ich wissen, ob sie es kann oder nicht. Mit ausdrucksloser Miene mustere ich sie. Warte auf ihre Entscheidung. Wenn sie jetzt Nein sagt, ist dies der Beweis, dass ihre Einwilligung, meine Sub zu sein, bloß ein Lippenbekenntnis war. Und das wäre das Ende. Triff die richtige Entscheidung, Anna. Ihre Miene ist ernst, ihre Augen sind weit aufgerissen. Ich warte, sage ich, und Geduld gehört nicht zu meinen Stärken. Sie holt tief Luft und krabbelt zu mir. Ich habe Mühe, mir meine Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Braves Mädchen, und jetzt steh auf. Sie gehorcht. Ich strecke die Hand aus. Gehorsam gibt sie mir das Kondom. Mit einer ruckartigen Bewegung packe ich sie und lege sie übers Knie, so dass Kopf, Schultern und Brust auf der Matratze liegen. Dann drücke ich mit meinem rechten Bein ihre Schenkel nieder, damit sie sich nicht bewegen kann. Das wollte ich schon tun, seit sie mich gefragt hat, ob ich schwul sei. Leg beide Hände neben deinen Kopf. Sie gehorcht ohne Widerrede. Wieso tue ich das, Anastasia? Weil ich die Augen verdreht habe. Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Wispern. Darf man so etwas tun? Was meinst du? Nein. Wirst du es noch einmal tun? Nein. Künftig werde ich dich jedes Mal versohlen, wenn du es tust. Verstanden? Ich werde diesen Moment in vollen Zügen genießen. Noch eine weitere Premiere. Ganz vorsichtig und genüsslich ziehe ich ihre Jogginghose herunter. Ihr perfekter Po ist nackt, bereit für mich. Sämtliche Muskeln in ihrem Körper spannen sich an, als ich die Hand auf eine Backe lege. Ihre Haut fühlt sich ganz weich an, als ich liebevoll darüber streiche. Was für ein herrlicher Arsch. Und ich werde dafür sorgen, dass er gleich leuchtend rosa ist, so wie der Champagner. Ich hebe die Hand und lasse sie herabsausen, auf die Stelle zwischen ihren Schenkeln. Sie schnappt nach Luft und versucht, sich aufzurichten, aber ich halte sie mit der einen Hand fest und lasse die andere in langsamen, zärtlichen Kreisen über die Stelle wandern, wo ich sie gerade geschlagen habe. Sie hält still. Ihr Atem kommt stoßweise. Sie kann es kaum erwarten. Ja, und gleich noch einmal. Ich schlage wieder zu. Einmal, zweimal, dreimal. Sie schließt die Augen und verzieht das Gesicht. verlangt aber nicht von mir, dass ich aufhören soll. Halt still! Sonst muss ich noch länger weitermachen, warne ich sie. Wieder reibe ich über ihre Pobacke, dann lege ich wieder los, abwechselnd auf die linke und die rechte Backe, dann in der Mitte. Sie schreit auf, bewegt aber weder die Arme, noch gebietet sie mir sonst Einhalt. Ich komme gerade erst in Fahrt. Meine Stimme ist tonlos. Noch einmal lasse ich meine Handfläche auf ihr Gesäß schnellen. Ihr Arsch nimmt eine hübsche rosa Färbung an. Er sieht wunderbar aus. Ich schlage noch einmal zu. Wieder schreit sie. Außer mir kann dich niemand hier hören, Baby. Ein weiteres Mal lasse ich meine Hand herabsausen. Das Muster bleibt gleich. Linke Backe, rechte Backe, Mitte. Und immer stößt sie einen Schrei aus. Bei 18 Schlägen höre ich auf. Ich bin völlig außer Atem. Meine Hand brennt, mein Schwanz ist betonhart. »Das reicht«, stoße ich hervor. »Gut gemacht, Anastasia, und jetzt werde ich dich ficken.« Zärtlich streichle ich ihre Pobacke und lasse meine Hand abwärts gleiten. Sie ist feucht, und ich werde noch härter. Ohne Vorwarnung stecke ich zwei Finger in sie hinein. »Spürst du das? Siehst du, wie gut das deinem Körper gefällt, Anastasia?« »Du bist ganz feucht, kannst es kaum erwarten, du kannst mich kaum erwarten.« Rhythmisch bewege ich meine Finger vor und zurück, worauf sie zu stöhnen beginnt. Mit jedem Stoß windet sie sich auf meinem Schoß und ihre Atemzüge werden schneller. Ich ziehe meine Finger heraus, ich will sie, jetzt gleich. »Nächstes Mal werde ich dich richtig rannehmen, du wirst jeden Schlag mitzählen. Wo ist das Kondom?« Ich hebe ihre Hüften an und drücke sie selbst mit dem Gesicht nach unten auf die Matratze. Anschließend öffne ich den Reißverschluss meiner Jeans, reiße das Päckchen auf und rolle das Kondom über meinen Schwanz, ehe ich sie auf die Knie ziehe, so dass sich ihr herrlicher Arsch in seiner rosigen Pracht vor mir präsentiert. »Ich werde dich jetzt nehmen und du darfst kommen«, befehle ich, streichle ihre Pobacken, umfasse meinen Penis und gleite in sie hinein. Sie stöhnt auf, während ich mich bewege. Vor, zurück, vor, zurück. Immer schneller verschwindet mein Schwanz zwischen ihren rosafarbenen Pobacken. Mit weit aufgerissenem Mund stöhnt und ächzt sie, immer lauter und lauter. »Komm schon, Anna!« Ich spüre, wie sie sich um meinen Penis spannt, als sie mit einem lauten Aufschrei kommt. »Oh, Anna!« Ich folge ihr, finde ebenfalls Erlösung, während ich jedes Gefühl von Zeit und Raum ringsum verliere. Ich lasse mich neben ihr aufs Bett fallen, ziehe sie auf mich und schlinge die Arme um sie. »Oh, Baby, willkommen in meiner Welt!« Ihr Gewicht auf mir fühlt sich wunderbar an. Sie macht keine Anstalten mehr, mich anzufassen. Ihre Augen sind geschlossen und ihre Atemzüge beruhigen sich allmählich. Ich streichle ihre weiche kastanienbraune Mähne, die im Schein der Nachttischlampe schimmert. Sie riecht nach Anna, nach Äpfeln und nach Sex. Ein sinnlicher Duft. »Sehr gut gemacht, Baby.« Sie ist nicht in Tränen aufgelöst. Stattdessen hat sie getan, was ich von ihr verlangt habe, hat sich der Herausforderung gestellt. Was für ein bemerkenswertes Geschöpf. Ich zupfe am Träger ihres billigen Bustiers. »Schläfst du etwa in diesem Ding?« »Ja.« Ihre Stimme klingt ganz schläfrig. »Ein so schönes Mädchen sollte ausschließlich Seide tragen. Ich werde mit dir einkaufen gehen. Ich mag die Sachen aber.« »Das wundert mich nicht. Ich drücke ihr einen Kuss aufs Haar.« »Wir werden sehen.« Für einen kurzen Moment entspanne ich mich, spüre eine seltsame Zufriedenheit tief in meinem Innern. Es fühlt sich alles richtig an. Zu richtig. »Ich muss gehen«, sage ich und küsse sie auf die Stirn. »Alles in Ordnung?« »Mir geht es gut.« Sie klingt immer noch ein wenig bedrückt. Vorsichtig schiebe ich mich unter ihr hervor und stehe auf. »Wo ist das Badezimmer?« Ich ziehe das Kondom ab und mache meine Hose zu. »Den Flur runter links.« Im Badezimmer entsorge ich das Kondom, als mein Blick auf eine Flasche Babyöl im Regal fällt. Genau das Richtige. Als ich zurückkehre, ist sie wieder angezogen, meidet aber meinen Blick. Wieso auf einmal so schüchtern? »Ich habe Babyöl gefunden, mit dem ich deinen Hintern einreiben kann.« Nein, ich komme schon klar. Anastasia, sage ich warnend, bitte tu einfach, was ich dir sage. Ich setze mich hinter sie und ziehe ihr die Jogginghose herunter, dann gebe ich einen Spritzer Öl in meine Hand und verteile es vorsichtig auf ihrer wunden Haut. Sie steht vor mir, wortlos, breitbeinig und mit in die Hüften gestemmten Händen. Ich liebe das Gefühl meiner Hände auf deiner Haut. So. Ich ziehe ihr die Hose hoch. Ich werde jetzt gehen. Ich bringe dich noch zur Tür, sagt sie leise. Ich nehme ihre Hand und folge ihr hinaus. Widerstrebend lasse ich sie los. Ein Teil von mir würde am liebsten bleiben. »Musst du nicht Taylor anrufen?«, fragt sie, den Blick auf den Reißverschluss meiner Jacke geheftet. »Er wartet schon seit 9:30 auf mich. Sieh mich an.« Sie blickt mich aus ihren leuchtend blauen Augen mit den dunklen Wimpern an. »Du hast nicht geweint«, stelle ich mit leiser Stimme fest. »Und du hast mir erlaubt, dich zu versohlen. Du bist unglaublich.« Ich ziehe sie an mich, halte sie in den Armen, lege all meine Dankbarkeit in meinen Kuss. »Sonntag«, flüstere ich dicht an ihren Lippen, dann lasse ich sie abrupt los, bevor ich der Versuchung erliegen kann, sie zu fragen, ob ich bleiben darf. Ich gehe hinaus, wo Taylor mich bereits erwartet. Ich steige ein und drehe mich noch einmal nach ihr um, aber sie ist verschwunden. Wahrscheinlich ist sie müde, so wie ich. Wohlig müde. Das war die angenehmste Soft-Limits-Diskussion, die ich je geführt habe. Diese Frau ist immer für eine Überraschung gut. Ich schließe die Augen, sehe sie vor mir, rittlings auf mir, den Kopf in purer Ekstase nach hinten geworfen. Anna ist keine Frau für halbe Sachen. Sie ist mit Haut und Haaren dabei. Wenn ich mir überlege, dass sie vor gerade einer Woche das erste Mal Sex hatte. Mit mir und keinem sonst. Grinsend blicke ich nach draußen, doch ich sehe nur mein eigenes Gesicht, das sich im Wagenfenster spiegelt. Ich schließe die Augen und gestatte mir zu träumen. Sie auszubilden wird wunderbar sein. Taylor reißt mich aus meinen Gedanken. »Wir sind da, Mr. Gray.« »Danke«, murmle ich. »Ich habe morgen früh ein Meeting. Hier im Hotel?« »Ja, eine Videokonferenz. Vormittags werde ich in meinem Zimmer sein, aber vielleicht reisen wir noch vor dem Mittagessen ab.« »Wann soll ich Ihre Sachen packen?« »Um 10:30.« »Sehr gut, Sir. Miss Steele wird morgen Ihren Blackberry erhalten.« »Gut. Wo wir gerade dabei sind, könnten Sie morgen auch Ihren alten VW-Käfer abholen und entsorgen. Ich will nicht, dass sie länger damit herumfährt.« »Natürlich. Ich habe einen Freund, der alte Autos restauriert. Vielleicht ist er ja interessiert. Ich kümmere mich darum. Sonst noch etwas?« »Nein, danke. Gute Nacht.« »Gute Nacht, Sir.« Ich fahre hinauf in meine Suite, während Taylor den Wagen in der Garage abstellt. Mit einer Flasche Mineralwasser setze ich mich an den Laptop. Keine wichtigen Mails. Aber eigentlich wollte ich ohnehin Anna nur gute Nacht sagen. Von Christian Grey, betreff Sie, Datum 26. Mai 2011, 23.14 Uhr, an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, Sie sind absolut exquisit. Die schönste, intelligenteste, witzigste und tapferste Frau, die mir je begegnet ist. Nehmen Sie eine Schmerztablette, das ist keine Bitte, und Finger weg von Ihrem Käfer. Verlassen Sie sich drauf, ich finde es heraus, wenn Sie es nicht tun. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Bestimmt schläft sie schon. Trotzdem lasse ich sicherheitshalber den Laptop aufgeklappt. Minuten später erfolgt ihre Antwort. Von Anastasia Steele, betreff Schmeichelei. Datum 26. Mai 2011, 23.20 Uhr, an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, Ihre Schmeicheleien führen nirgendwo hin, aber da Sie ja ohnehin schon überall waren, ist dieser Punkt irrelevant. Ich werde meinen Käfer in die Werkstatt fahren müssen, damit ich ihn anschließend verkaufen kann und bin deshalb nicht bereit, mir Ihre Stänkereien über Wanda noch länger anzuhören. Rotwein ist eindeutig die bessere Wahl als Schmerztabletten. Anna. PS, Schläge mit dem Rohrstock sind definitiv ein Hard Limit für mich. Beim Anblick ihrer ersten Worte lache ich laut auf. Oh Baby, mit dir war ich bei weitem noch nicht überall, wo ich hin will. Rotwein auf Champagner? Keine besonders schlaue Idee, und Schläge mit dem Rohrstock sind ebenfalls vom Tisch. Ich bin gespannt, wogegen sie sonst noch Einwände erhebt. Von Christian Grey, betreff frustrierte Weiber, die keine Komplimente annehmen können. Datum 26. Mai 2011, 23.26 Uhr an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, das sind keine Schmeicheleien. Sie sollten jetzt zu Bett gehen. Mit Ihrer Ergänzung der Hard Limits bin ich einverstanden. Behalten Sie Ihren Alkoholkonsum im Auge. Taylor wird sich um die Entsorgung Ihres Wagens kümmern und einen guten Preis dafür erzielen. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich hoffe, sie schläft inzwischen. Von Anastasia Steele betreff Taylor, ist er der richtige Mann für diese Aufgabe. Datum 26. Mai 2011, 23.40 Uhr an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, es erstaunt mich, dass Sie so bereitwillig das Risiko eingehen, dass sich Ihre rechte Hand in das Steuer meines Wagens setzt, nicht jedoch eine x-beliebige Frau, die Sie ab und zu mal vögeln. Wie kann ich sicher sein, dass Taylor tatsächlich den besten Preis dafür erzielt? Ich habe immerhin einen Ruf als knallharte Verhandlungspartnerin. Anna. Wie bitte? Eine x-beliebige Frau, die ich ab und zu mal vögle? Ich muss tief Luft holen. Ihre Antwort ärgert mich. Nein, schlimmer. Sie macht mich stinkwütend. Wie kann sie es wagen, so von sich selbst zu sprechen? Als meine Sklavin ist sie viel mehr als das. Ich werde sie auf Händen tragen. Hat sie das etwa immer noch nicht begriffen? Und sie hat tatsächlich knallhart mit mir verhandelt. Heiliger Strohsack. Wenn ich mir überlege, wie viele Zugeständnisse ich bei unserem Vertrag gemacht habe. Um mich zu beruhigen, zähle ich bis 10 und stelle mir meinen Katamaran, die Grace, vor, wie sie auf leise plätschernden Wellen tanzt. Flynn wäre stolz auf mich. Ich schreibe zurück. Von Christian Grey, betreff Achtung. Datum 26. Mai 2011, 23.44 Uhr an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, ich gehe davon aus, dass der Rotwein aus Ihnen spricht. Außerdem liegt ein langer, schwerer Tag hinter Ihnen. Trotzdem bin ich versucht, noch einmal bei Ihnen vorbeizufahren, um dafür zu sorgen, dass Sie eine geschlagene Woche lang nicht mehr auf Ihrem Hintern sitzen können und nicht nur einen Abend. Taylor ist ehemaliger Soldat und kann alles fahren, vom Motorrad bis hin zum Sherman-Panzer. Ihr Wagen stellt keinerlei Gefahr für seine Unversehrtheit dar. Und bitte titulieren Sie sich nicht als x-beliebige Frau, die ich ab und zu mal vögle, denn es macht mich offen gestanden wütend. Und Sie wollen definitiv nicht in meiner Nähe sein, wenn ich wütend bin. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ganz langsam lasse ich den Atem entweichen und spüre, wie sich mein Herzschlag beruhigt. Wer außer ihr schafft es, mich so aus der Reserve zu locken? Sie antwortet nicht sofort. Vielleicht habe ich sie mit meiner Erwiderung eingeschüchtert. Ich nehme mein Buch zur Hand, stelle aber sehr schnell fest, dass ich dreimal denselben Absatz gelesen habe. Zum x-ten Mal sehe ich auf den Bildschirm. Von Anastasia Steele, betreff selber Achtung. Datum 26. Mai 2011, 23.57 Uhr an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, ich bin nicht sicher, ob ich Sie trotzdem leiden kann. Vor allem im Moment nicht. Miss Steele. Auf einen Schlag ist meine Wut verraucht. Beklommenheit ist an ihre Stelle getreten. Verdammt. Will sie mir damit sagen, dass es vorbei ist? Freitag, 27. Mai 2011. Von Christian Grey, betreff selber Achtung, Datum 27. Mai 2011, 0.03 Uhr, an Anastasia Steele. Wieso können Sie mich nicht leiden? Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich stehe auf und öffne die nächste Flasche Mineralwasser und warte. Von Anastasia Steele, betreff selber Achtung, Datum 27. Mai 2011, 0.09 Uhr, an Christian Grey. Weil sie nie bei mir bleiben. Sechs Wörter. Sechs kleine Wörter, die meinen Kopf in Unruhe versetzen. Ich habe ihr erklärt, dass ich nie bei jemandem übernachte. Aber heute war ein wichtiger Tag. Sie hat ihren College-Abschluss gemacht. Sie hat Ja gesagt. Wir sind all die Softlimits durchgegangen, die ihr unklar waren. Wir haben gefickt. Ich habe sie versohlt. Wir haben nochmal gefickt. Verfluchter Mist. Ohne lange zu überlegen, schnappe ich mir die Garagenzugangskarte für mein Auto und schon bin ich zur Tür hinaus. Weil die Straßen leer sind, stehe ich schon 23 Minuten später vor ihrer Wohnungstür. Als ich leise anklopfe, macht Kevin auf. »Was für eine Scheiße ziehen Sie hier ab?« brüllt sie mich an, ihre Augen blitzen zornig. »Wow, das war nicht der Empfang, mit dem ich gerechnet habe. Ich möchte zu Anna. Tja, das können Sie vergessen.« Kevin steht mit verschränkten Armen und breitbeinig in der Tür wie eine Wächterstatue. »Ich versuche es auf die vernünftige Tour, aber ich muss sie sehen. Sie hat mir eine Mail geschickt.« »Aus dem Weg.« »Was zur Hölle haben Sie ihr jetzt wieder angetan?« »Genau das muss ich herauskriegen.« Ich knirsche mit den Zähnen. »Seit sie sie kennt, weint sie die ganze Zeit.« »Was?« Ich halte diesen Mist nicht mehr aus und dränge mich an ihr vorbei. »Sie dürfen hier nicht rein!« Kevin folgt mir kreischend wie eine Furie, als ich durch die Wohnung zu Annas Zimmer stürme. Ich öffne Annas Tür und knipse die Deckenbeleuchtung an. Sie liegt im Bett, eingewickelt in ihre Decke. Ihre Augen, gerötet und aufgequollen, blinzeln ins grelle Licht. Ihre Nase ist voller roter Flecken. Schon viele Frauen habe ich in diesem Zustand gesehen, insbesondere nachdem ich sie bestraft hatte. Dennoch breitet sich ein Unbehagen in meinem Bauch aus, das mich selbst überrascht. »Herrgott, Anna!« Ich mache das Licht wieder aus, um sie nicht zu blenden, und setze mich neben sie aufs Bett. »Was willst du hier?« Sie schnieft. Ich schalte die Nachttischlampe ein. »Soll ich das Arschloch rausschmeißen?« brüllt Kate, die auf der Schwelle steht. »Fick dich, Kevinner!« Ich ziehe die Augenbraue hoch und strafe sie dann mit Nichtachtung. Anna schüttelt den Kopf, aber ihre tränennassen Augen sind auf mich gerichtet. »Ruf mich einfach, wenn du mich brauchst«, meint Kate zu Anna, als sei sie noch ein Kind. »Gray?« faucht sie, so dass ich nicht anders kann, als sie wieder anzusehen. »Ich habe sie auf dem Radar, nur damit sie es wissen.« Ihre Stimme klingt schrill und ihre Augen funkeln hasserfüllt, doch das kann mir am Arsch vorbeigehen. Endlich geht sie und zieht die Tür zu, lässt sie aber angelehnt. Ich taste die Innentasche meines Sackos ab. Mrs. Jones hat sich wieder einmal selbst übertroffen. Ich angle das Taschentuch heraus und reiche es Anna. »Was ist los? Wieso bist du hergekommen?« Ihre Stimme zittert. »Ich weiß nicht. Du hast gesagt, du könntest mich nicht leiden.« »Zu meiner Rolle gehört auch, mich um dich zu kümmern. Du möchtest, dass ich bei dir bleibe, also bin ich hergekommen.« »Gut gemacht, Gray. Und dann finde ich dich in so einem Zustand vor.« »Als ich ging, warst du noch nicht so drauf.« »Ich bin sicher, dass ich der Grund dafür bin, dass du so aufgelöst bist, aber ich habe keine Ahnung, wieso. Liegt es daran, dass ich dich geschlagen habe?« Sie setzt sich mühsam auf, doch der Schmerz lässt sie zusammenzucken. »Hast du eine Tablette genommen, wie befohlen?« Sie schüttelt den Kopf. »Wann wirst du endlich gehorchen?« Ich gehe Kevin ersuchen, die kochend vor Wut auf dem Sofa sitzt. »Anna hat Kopfschmerzen. Haben Sie Tabletten da?« Sie zieht erstaunt die Augenbrauen hoch. Vermutlich wundert es sie, dass ich um ihre Freundin besorgt bin. Mit empörter Miene steht sie auf und marschiert in die Küche. Nachdem sie in einigen Schachteln gekramt hat, gibt sie mir zwei Tabletten und eine Teetasse mit Wasser. Zurück im Schlafzimmer halte ich Anna die Tabletten hin und setze mich aufs Bett. »Hier, nimm.« Sie gehorcht. Argwohn liegt in ihrem Blick. »Erzähl mir, was los ist. Du hast gesagt, es wäre alles in Ordnung. Hätte ich gewusst, dass es dir so schlecht geht, hätte ich dich auf keinen Fall allein gelassen.« Zerstreut nestelt sie an einem losen Faden an ihrer Überdecke herum. »Also, war vorhin doch nicht alles in Ordnung, obwohl du es behauptet hast.« »Ich dachte, es geht mir gut.« »Anastasia, es bringt doch nichts mehr, eine Lüge aufzutischen, nur weil du denkst, dass ich sie gern hören will. Das ist unaufrichtig. Wenn du so etwas tust, kann ich dir doch kein Wort mehr glauben.« »Eine deprimierende Vorstellung. Sprich mit mir, Anna.« »Wie hast du dich gefühlt, als ich dich geschlagen habe? Und danach?« »Es hat mir nicht gefallen. Es wäre mir lieber, du würdest es nicht mehr tun.« Es sollte dir auch nicht gefallen. Aber wieso tust du es dann gern? Fragt sie inzwischen mit festerer Stimme. Mist. Ich kann es ihr nicht erklären. Willst du das allen Ernstes wissen? Oh ja, ich kann es kaum erwarten, glaub mir. Jetzt wird sie auch noch sarkastisch. Vorsicht, warne ich sie. Beim Anblick meines Gesichtsausdrucks erbleicht sie. Schlägst du mich noch einmal? Nein, heute Abend nicht. Ich glaube, du hast im Moment genug. Also? Sie fordert immer noch eine Antwort. Es geht um die Kontrolle, Anastasia. Ich will, dass du ein bestimmtes Verhalten an den Tag legst, und wenn du es nicht tust, bestrafe ich dich dafür. Und du wirst lernen, dich so zu verhalten, wie ich es gern will. Ich genieße es, dich zu bestrafen. Schon seit du mich gefragt hast, ob ich schwul bin, freue ich mich darauf, dich zu versohlen. Und ich will nicht, dass du in meiner Gegenwart die Augen verdrehst oder mir sarkastische Antworten gibst. Also magst du mich nicht so, wie ich bin? Ihre Stimme zittert. Ich finde, du bist wunderbar, so wie du bist. Wieso willst du mich dann verändern? Ich will dich gar nicht verändern. Gott behüte, du bist bezaubernd. Sondern nur, dass du brav bist, dich an die Regeln hältst und mir nicht widersprichst. So einfach ist das. Ich will dich beschützen. Aber bestrafen willst du mich trotzdem? Ja. Und genau das verstehe ich nicht. Ich seufze. So bin ich nun mal gestrickt. Ich brauche diese Kontrolle über dich. Es ist wichtig, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, und wenn du es nicht tust, meine Gedanken schweifen ab. Es erregt mich, Anna, und dich erregt es auch. Kannst du das nicht einfach hinnehmen, dich übers Knie zu legen, deinen Arsch unter meiner Handfläche zu spüren? Ich genieße es, zuzusehen, wie deine wunderschöne Alabasterhaut unter meinen Händen heiß und rot wird. Es macht mich an. Beim bloßen Gedanken werde ich geil. Also geht es gar nicht um den Schmerz, den du mir zufügst. Mist. Doch, auch ein bisschen. Ich will sehen, ob du ihn aushältst. Offen gestanden ist es mehr als nur ein bisschen. Aber das behalte ich im Moment lieber für mich. Wenn ich ihr das verrate, schmeißt sie mich hochkant raus. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Es geht darum, dass du mir gehörst und tun musst, was ich für richtig halte. Es geht um die ultimative Kontrolle über einen anderen Menschen. Genau das tönt mich an. Und zwar unglaublich. Ich glaube, ich muss ihr ein paar Bücher zum Thema Sub leihen. Es fällt mir schwer, genau zu erklären, was ich dabei empfinde. Bis jetzt hatte ich nur mit Gleichgesinnten zu tun. Ich halte inne, um festzustellen, ob sie mir noch folgen kann. Außerdem hast du meine Frage noch nicht beantwortet. Wie ging es dir danach? Wie hast du dich gefühlt? Sie blinzelt. Durcheinander. Es hat dich sexuell erregt, Anastasia. Auch du hast eine abgefuckte Seite in dir, Anna. Das weiß ich genau. Ich schließe die Augen und denke daran, wie sie feucht und voller Begierde meine Finger umschlossen hat, nachdem ich sie versohlt hatte. Als ich die Augen wieder aufmache, starrt sie mich an, mit geweiteten Pupillen und leicht geöffneten Lippen. Sie fährt sich mit der Zunge über die Oberlippe. Sie will es auch. Verdammt, nicht schon wieder, Gray. Nicht, wenn sie in diesem Zustand ist. Sieh mich nicht so an, brumme ich.